Das sind unsere Schlagzeilen. Einbrecher in die Flucht geschlagen, Dorfladenentscheidung am 3. Dezember und Heimsieg für Aue-Liebenau. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Die Sanierung des Weserwalds ist zum zweiten Mal verschoben worden. Geplant ist eine Sanierung im Streckenabschnitt zwischen Theater und Finanzamt. Ursprünglich sollten die Arbeiten vor rund 3 Wochen starten. Nun wurde der Beginn auf den 16. November verschoben. Grund dafür seien technische sowie krankheitsbedingte Probleme der Baufirma. Dem Dorfladen Linzburg steht nichts mehr im Wege. Die finanziellen Zuschüsse aus dem Förderprogramm Kleine Städte und Gemeinden in Höhe von 640.000 Euro stehen der Gemeinde zur Verfügung. Unklar ist noch der Standort des zukünftigen Dorfladens. Wann dies entschieden wird, weiß Bürgermeister Jürgen Leseberg. Am 3. Dezember haben wir unsere Gemeinderatssitzung. Dort werden wir sicherlich im nicht öffentlichen Teil die ersten Entscheidungen treffen, für welches Grundstück bzw. welches Gebäude wir uns entscheiden, wo wir dann die Maßnahme durchführen wollen. Also aktuell sind 2 Objekte in Linzburg, die wir ins Auge gefasst haben. Es ist kein Geheimnis mehr, und zwar das Gasthaus Ölschläger und daneben die Hofstelle Müller. 2 Einbrecher wurden am Freitagabend durch heimkehrende Bewohner in die Flucht geschlagen. Das Duo hatte sich nach Einschlagen der Verglasung der Kellertür gegen 21 Uhr Zutritt in das Wohnhaus in der Amselstraße in Hoya verschafft. Während der Tat wurde 1 Einbrecher im Schlafzimmer und der Komplize im Flur überrascht. Beide verließen sofort das Haus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Handballer des Verbandsligisten SV Aue-Liebenau konnten am Wochenende den 3. Saisonsieg einfahren. In der Heimpartie gegen den TSV Wietzendorf stand es am Ende 33-25 für Trainer Carsten Thomas und seine Mannschaft. Die erste Viertelstunde war recht ausgeglichen. Dann haben wir uns zur Halbzeit auf, ich meine, 17-11 abgesetzt, sodass wir schon mit 6 Toren in die Halbzeit gegangen sind und haben es dann eigentlich leidlich souverän zu Ende gespielt. Sind nochmal auf 5 rangekommen, da haben wir uns ein bisschen, so 5 Minuten mal ein bisschen schwer getan, 5-6 Minuten, das hat schwer getan. Da meinte dann jeder, er muss mal aufs Tor werfen, weil wir ja ein bisschen führen. Aber haben das dann wieder ganz gut eingefangen und haben dann letztendlich ganz souverän gewonnen. Liebenau steht somit aktuell auf dem 6. Tabellenplatz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.